Erst da als die Zahl der Jünger wuchs, beschwerten sich die griechisch sprechenden Juden. Ihre Witwen bekamen beim täglichen Essen zu wenig. Zweiter, die 12 Apostel riefen alle Jünger zusammen. Sie sagten, wir können nicht das Wort Gottes lehren und gleichzeitig das Essen verteilen. Dritte, sucht 7 gute Männer unter euch, Brüder. Sie sollen weise sein und den Heiligen Geist haben. Wir werden sie für diese Aufgabe einsetzen. Vierter, wir aber wollen weiter beten und das Wort Gottes lehren. Fünfter, alle Jünger fanden diesen Vorschlag gut. Sie wählten Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon und Parmenas. Stephanus hatte viel Glauben und den Heiligen Geist. Sie wählten auch Nikolaus aus Antiochien. Er war ein Jude geworden. Sechster, sie brachten diese Männer zu den Aposteln. Die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Siebter, das Wort Gottes wurde immer bekannter. Viele Menschen in Jerusalem wurden Jünger. Auch viele Priester glaubten an Jesus. Achter, Stephanus hatte viel Gnade und Kraft. Er tat große Wunder und Zeichen unter den Menschen. Neunter, einige Männer aus verschiedenen Synagogen stritten mit Stephanus. Sie kamen aus Kyrene, Alexandria, Kilikien und Asien. Zehnter, sie konnten aber seiner Weisheit und dem Geist nicht widersprechen. Stephanus sprach mit der Kraft des Geistes. Elfter, dann schickten sie Männer, die lügen sollten. Diese Männer sagten, wir haben gehört, wie Stephanus schlecht über Mose und Gott sprach. Zwölfter, sie machten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten wütend. Sie nahmen Stephanus fest und brachten ihn vor den Hohen Rat. Dreizehnter, sie brachten falsche Zeugen. Diese Zeugen sagten, dieser Mann spricht immer schlecht über unseren Tempel und unser Gesetz. Vierzehnter, wir haben ihn sagen hören, Jesus aus Nazareth wird diesen Tempel zerstören. Er wird auch die Regeln ändern, die Mose uns gab. Fünfzehnter, alle im Hohen Rat sahen Stephanus an. Sein Gesicht sah aus wie das Gesicht eines Engels.